Während der ersten 10 Monate des Jahres 1938 wird die angestrebte Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Leben in Deutschland vorwiegend durch Verwaltungsverordnungen vorgenommen. Als die Verzweiflungstat des 17-jährigen Juden den Anlass zum Losschlagen gibt. Der junge Haschel Grünspan erschießt in der deutschen Botschaft in Paris den Legationssekretär Ernst von Rath in der Annahme, den deutschen Botschafter vor sich zu haben. Vor der französischen Kripo gibt er später an, aus Rache für die Behandlung seiner Eltern durch deutsche Behörden gehandelt zu haben. Die Nachricht vom Attentat wird in Deutschland propagandistisch ausgeschlachtet. Aber erst 2 Tage später, als Hitler wie immer am 9. November in München den Jahrestag des Marsches auf die Feldherrnhalle 1923 feiert, löst er mit einer Hetzrede ein Judenpogrom aus. In ganz Deutschland gehen Schlägertrupps, die vorwiegend aus SA-Leuten bestehen, gegen jüdische Geschäftshäuser und Synagogen vor. Sie zerstören, brandschatzen und töten. Es werden 35.000 Juden zusammengetrieben und ins KZ gebracht. Der tatsächliche Verlauf des Pogroms sah in Hamburg so aus. Fanatische Nationalsozialisten demolierten die Synagogen und Tempel am Bornplatz und in der Oberstraße, in Harburg, in Altona und in Wandsbek. Schändeten und zertrümmerten das Mobiliar. Circa 1.000 Juden wurden in Schutzhaft genommen und im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel zusammengetrieben. Zahlreiche jüdische Geschäfte, vor allem in der Hamburger Innenstadt, wurden verwüstet. Dabei wurden nicht nur die von den Versicherungen zu zahlenden Beträge von der Reichsregierung einkassiert, sondern diese legte den Juden zusätzlich als Strafe eine Kontribution in Höhe von 1 Milliarde Reichsmark auf. Erpressungen durch lokale NS-Größen sowie die am 12.11.38 erlassene erste Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben, welche die meisten der noch bestehenden selbstständigen Erwerbsmöglichkeiten verbot und die Entlassung der Angestellten ohne Versorgungs- oder Abfindungsanspruch verfügte, trieben die Arisierung der Wirtschaft voran. Das vorweg. Die Ankündigung des FSK für diese Sendung nennt sich Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Das Wort von den Widersprüchen, hinter welches sich so gerne zurückgezogen wird. Was heißt das? Was ich hier berichte, ist nicht deshalb subversiv, weil es ein Geschehnis schildert, das hier in einer Zeit der größten Barbarei stattgefunden hat. Subversiv ist meiner Meinung nach die Aussage des Hamburger NS-Bürgermeisters Karl Vincent Krogmann, der 1976 in seinen veröffentlichten Memoiren unter dem Titel »Es ging um Deutschlands Zukunft« die brutalen Ausschreitungen gegen die in der Hansestadt lebenden Juden am 9. November 1938 mit den Worten kommentiert: Aus der heutigen Sicht scheint es jedoch nicht ausgeschlossen zu sein, dass auch Männer des Widerstands, vielleicht sogar die Juden selbst, ein Interesse an dem Brand der Synagogen gehabt haben. Ist Peter Weiß' Ermittlung oder die Ästhetik des Widerstands subversiv? Heute im Gedenken an ihn, er hatte gestern Geburtstag, wurde 1916 geboren. Nein, das sind Zeugnisse eines realen Erlebnisses. Subversiv sind die Lügen der Machthabenden. Ich möchte Ihnen heute meinen Rundgang durch die große Bergstraße vorstellen, der am 9. November 2008 stattgefunden hat. Ich bin Judith Hamann, bildende Künstlerin, und hatte versucht, durch künstlerische Interventionen die Belange im Sanierungsgebiet Große Bergstraße mitgestalten zu können. Die Blinzelbar war ein Kunstort in einem leerstehenden Ladengeschäft in der Großen Bergstraße, den wir, Heiner Metzger und ich, von 2005 bis 2010 gemietet hatten. Kurzfristig habe ich für diesen Nachmittag mich vorbereitet, weil es ist der 9. November, der 73. Jahrestag der Pogromnacht. Zum 70. Jahrestag des Pogrom 1938, zur Geschichte und Gegenwart in Altona, Große Bergstraße und anderswo, hatte ich eingeladen in der Blinzelbar zur Begegnung. Die Worte Pogrom, Kristall, Nacht, Täter, Opfer, Widerstand, Begegnung bestimmen diesen Tag. Das Wort Pogrom kommt aus dem Russischen und heißt Verwüstung, Unwetter. Kristall aus dem Griechischen und heißt Eis, aber auch edler Stein. So unterschiedlich wird die Aktion der Nazis 1938 benannt. Die Opfer sagen Pogrom, die Täter Kristall. Und Böses tut man in der Nacht nicht bei Licht. Eine Begegnung ist etwas Offenes. Man schaut den anderen an und begrüßt sich. Wir lernen uns kennen und erkennen uns im anderen. Es war ein Sonntag um 17 Uhr, kamen viele Leute zum Rundgang und wir kennzeichneten mit weißer Farbe die Orte, Geschäfte, in denen Juden Inhaber waren. Die Einladung bestand auf der einen Seite aus einem Flugblatt der Weißen Rose und der anderen Seite war der Straßenplan mit den ehemaligen Nebenstraßen abgebildet, sowie der Einladungstext zur Begegnung. Die Flugblätter der Weißen Rose wurden auch 1938 in Altona gedruckt von Professor Dr. Günther Braun. Er war erst Chefarzt für Hautkrankheiten im Altonaer Krankenhaus. Da er Jude war, wurde er jetzt Krankenbehandler und praktizierte noch einige Zeit in seiner Wohnung Schillerstraße 40, heutiger Teil der Altonaer Poststraße, bis er, seine Frau Lili und die beiden Söhne abgeholt wurden. Ich verlese jetzt mal den Flugblatttext. Von der Weißen Rose, 1942, geschrieben, ein Auszug. Alle idealen Staatsformen sind Utopien. Ein Staat kann nicht rein theoretisch konstruiert werden, sondern er muss ebenso wachsen, reifen, wie der einzelne Mensch. Aber es ist nicht zu vergessen, dass am Anfang einer jeden Kultur die Vorform des Staates vorhanden war. Die Familie ist so alt wie die Menschen selbst. Und aus diesem anfänglichen Zusammensein hat sich der vernunftbegabte Mensch einen Staat geschaffen, dessen Grund die Gerechtigkeit und dessen höchstes Gesetz das Wohl aller sein soll. Der Staat soll eine Analogie der göttlichen Ordnung darstellen und die höchste aller Utopien, die Civitas Dei, ist das Vorbild, dem er sich letzten Endes nähern soll. Wir wollen hier nicht urteilen. Über die verschiedenen möglichen Staatsformen, die Demokratie, die konstitutionelle Monarchie, das Königtum und so weiter. Nur einen Anspruch auf einen brauchbaren und gerechten Staat, der die Freiheit des Einzelnen als auch das Wohl der Gesamtheit sichert. Und weiter. Viele, vielleicht die meisten Leser dieser Blätter sind sich nicht darüber klar, wie sie einen Widerstand ausüben sollen. Sie sehen keine Möglichkeiten. Wir wollen versuchen, Ihnen zu zeigen, dass ein jeder in der Lage ist, etwas beizutragen zum Sturz dieses Systems. Nicht durch individualistische Gegnerschaft in der Art verbitterter Einsiedler wird es möglich werden, den Boden für einen Sturz dieser Regierung reif zu machen oder gar den Umsturz möglichst bald herbeizuführen, sondern nur durch die Zusammenarbeit vieler überzeugter, tatkräftiger Menschen, Menschen, die sich einig sind, mit welchen Mitteln sie ihr Ziel erreichen können. Wir haben keine Auswahl an solchen Mitteln, nur ein einziges steht uns zur Verfügung. Der passive Widerstand. Das war also von Sophie Scholl und der Weißen Rose 1942, auch in Hamburg-Altona gedruckt. Thank you. Wir haben den 73. Jahrestag der Pogromnacht. Und ich hatte eingeladen in der Blinzelbar, das war 2008, zur Geschichte und Gegenwart in Altona, die Kunst des Herrschens der Nationalsozialisten, wie sie sich auch in Altona zeigte, offenbarte sich für die Mehrzahl der Deutschen nicht in Nacht- und Nebelaktion der Gestapo, sondern vielmehr in dem unheimlichen, jedoch entwaffend harmlos erscheinenden System der gegenseitigen Überwachung auf Nachbarschaftsebene. Altona war bis zu seiner Eingemeindung nach Hamburg 1937 in 32 Ortsgruppen unterteilt, die wiederum in Zellen und Blöcke und Hausgruppen gegliedert waren. Es gab Kanzelreden in der Großen Bergstraße 2008, die dort stattfanden und sollten den Prozess in Gang setzen, sich öffentlich zu den eigenen und gesellschaftlichen Belangen zu äußern, dazu beitragen, eine Nachbarschaft im demokratischen Sinne darzustellen. Ich hatte zum Anlass zum 70. Jahrestag beim Kulturausschuss im Altonaer Rathaus meine Recherchen vorgestellt und darum gebeten, diese Veranstaltung mit der offiziellen Gedenkveranstaltung zu diesem Anlass mit anzukündigen. Der Opfer auch insofern zu gedenken, indem die Orte des Geschehens in der Pogromnacht anhand alter Straße konkret zu benennen und auch die Orte der Täter sozusagen einen Rundgang nach dem Gedenkreden und Musik mit einzubeziehen. Das wurde abgelehnt. Ich hatte die Große Bergstraße mit den ehemaligen Nebenstraßen auf eine große Fläche eingezeichnet, nach einem Stadtplan von 1938, darauf die Hausnummern vermerkt und die Namen der Ladenbesitzer nach meinen Recherchen aus Archiven auf kleinen Zetteln darauf angebracht. Die Große Bergstraße reichte vom Altonaer Bahnhof bis zum Nobistor. Heute nennt sich der Teil ab Blücherstraße Luise-Schröder-Straße. Nach Mitteilung von Zeitzeugen war die Große Bergstraße das Zentrum jüdischer Geschäfte. Nach dem Adressbuch von 38 und nach den Unterlagen von Zeugenaussagen aus den Archiven St. Pauli und Ottensen habe ich eine Auswahl von Namen getroffen. Thank you. Das war Charlie Parker, Sly Moongoose. Wir machen uns also auf den Weg. Vom Nobistor kommt, beginne ich mit. Wir befinden uns auf der großen Bergstraße und sind jetzt Hausnummer 39. Da gab es Emma Nichols, ein Fischladen. Große Bergstraße Nummer 81, Abraham Katz, Frisiersalon. Große Bergstraße Nummer 92 bis Ecke Blücherstraße befindet sich der jüdische Friedhof. Damals deutsch-israelischer Friedhof und portugiesischer Friedhof genannt. Hier sind viele berühmte Altonaer Rabbiner begraben, unter anderem Jonathan Eibeschütz, der von 1750 bis zu seinem Tode 1764 hier lebte, sowie Jakob Emden. Der Rabbiner Eduard Duketsch war als Rabbiner und Lehrer in Altona tätig. 1939 emigrierte er nach Holland. 1943 wurde er nach Auschwitz deportiert und am 6. März 1944 ermordet. Große Bergstraße Nummer 99 bis 101. Samuel Rosentreter, Bekleidung. Große Bergstraße Nummer 100 bis 108 wurde dann später Judenhaus. Hier wurden jüdische Familien untergebracht, denen man ihre Wohnung weggenommen hatte. Nach Aussagen wohnten hier teilweise 20 Leute in einem Raum. Große Bergstraße Nummer 115 bis 117, Ecke Unzerstraße. Großes Kaufhaus Ernst August Steinberg. Ist seit über 40 Jahren führend für Herren- und Knabenbekleidung. Geht aus einem Werbetext mit großem gezeichneten Gebäude hervor. Große Bergstraße Nummer 121. Hier war das Zentraltheater, die Lichtspiele. Große Bergstraße Nummer 123 war eines von Fiedlers Strumpfläden. Inhaber Bernhard Rosen. Die Firma Fiedlers Strumpfläden wurde 1938 mit ihren drei Hamburger Filialen durch einen eingesetzten Treuhänder zerschlagen, nachdem Bernhard Rosen im Juli 38 in die Niederlande emigriert war. Während der Treuhänder die Filialen Hamburger Straße 6 und Bahrenfelder Straße 125 ohne Verkauf abwickelte, verkaufte er die Filiale Große Bergstraße 123 an die ehemalige erste Verkäuferin des Unternehmens, die das Inventar ohne Entgelt und das Warenlager zum Einkaufspreis mit einem Abschlag von 33 1/3% erwerben konnte. Von den Abwicklungs- und Verkaufserlösen erhielt der Inhaber keinen Pfennig, weil sie vollständig durch Zwangsabgaben, Steuern und nicht zuletzt durch das Treuhänderhonorar aufgezehrt wurden. Besonders die Arisierung der jüdischen Filialbetriebe nutzten NS-Funktionäre auf Kosten der jüdischen Eigentümer als Instrument der Mittelstandsförderung, um ehemaligen Angestellten den Aufbau einer selbstständigen Existenz zu ermöglichen. Dazu noch, die Deutsche Bank und die Dresdner Bank in Hamburg tummelten sich auf dem Arisierungsmarkt, betrieben eine gezielte Marktbeobachtung, finanzierten zahlreiche Firmenverkäufe und erwarben Beteiligungen an arisierten Firmen. Thank you. Das war Musik von Anne Laplantine und nennt sich Discipline 02. Wir befinden uns auf der großen Bergstraße, Nummer 125 bis 127. Befand sich das Hamburger Kaufhaus Gustav Nathan. Die altbekannte vorteilhafte Einkaufsstätte für Wäscheausstattung und Damenbekleidung. Spezialität Brautaussteuern und Betten. Große Bergstraße Nummer 127 daneben, das Evo Kaufhaus Max Salomon. Im Hinterhaus Ehrhorn Kristallwaren, Arkatz Optiker, Lorenz Schneiderei, Eichberg und Kaufmann Grünbaum, Geschwister Nagelberg. Große Bergstraße Nummer 128, Samuel Rosentreter, Konfektion. Große Bergstraße Ecke Blücherstraße, 18, Nummer 18, Nummer 20 und 22 wurden zu Judenhäusern. Große Bergstraße Nummer 130b wohnte Obersturmbannführer Hubert Fichte. Große Bergstraße Nummer 131, Firma Trauerschmidt Lederwaren. Große Bergstraße Nummer 139, Sternberg, Gaststätte. Große Bergstraße Nummer 145, Bösenberg, Tapisserie. Große Bergstraße Nummer 166, ein Theater. Große Bergstraße Nummer 169, Kitzki, Uhrmacher. Große Bergstraße Nummer 173, Café Linau. Große Bergstraße Nummer 177, Morgenstern mit Blumen. Große Bergstraße Nummer 179, Wollmeier. Große Bergstraße Nummer 183, Ecke ehemalige Steinstraße, Butter und Käse 1A Qualität, Margarine stets fabrikfrisch von A. Wolf. Große Bergstraße Nummer 184, H. Meyer Reformhaus. Große Bergstraße Nummer 185, Michael Hirschel, Reis. Große Bergstraße Nummer 195, Ahrens, Wäsche, Betten. Große Bergstraße 197, Rosenberg. Große Bergstraße Nummer 199, C und G, Spezialoptiker für Augengläser, Ketzner, gegründet 1804. Große Bergstraße Nummer 205, Freudenberg, Wäsche. Große Bergstraße 211, Einhorn Apotheke. Große Bergstraße Nummer 213, Möllendorf Papierhandlung. Große Bergstraße Nummer 217, Romberg Buchhandlung. Große Bergstraße Nummer 219 bis 223, Maria und Paul Kruppeller, Zeugen Jehovas. Hier wurden vor 2 Jahren Stolpersteine verlegt. Große Bergstraße Nummer 223, Kröger. Große Bergstraße Nummer 226, Hotel Prediger. Große Bergstraße Nummer 239, Schulenburg, Meierei, Langenheim, Baugeschäft. Große Bergstraße Nummer 243, Ecke der Goethestraße, die anerkannt vorzügliche Bezugsquelle für Manufaktur, Modewaren, Aussteuerartikel und Betten ist Detlef Dasking. Große Bergstraße Nummer 250, ein Klelia-Stift, Bethaus und jüdischer Altenstift. Das ist Ecke ehemalige Schillerstraße, 100 Mark heute im Gebäude. Das ganze Gebäude ist dann völlig zerstört und wo die ganzen Leute abgeblieben sind, ist leider nicht bekannt. Es wurde dann später auch als Judenhaus benutzt und die Synagoge, also das Bethaus, ist völlig zerstört gewesen.